nicht nach vorn. Doch vergesse nie, woher ich komm. In 6-3 geboren. 1995, 8-2-5 ist die Hand. Der Blick nach vorn. Doch vergesse nie, woher ich komm. In 6-3 geboren. 1995, 8-2-5 ist die Hand. Der Blick nach vorn. Doch vergesse nie, woher ich komm. In 6-3 geboren. 1995, 8-2-5 ist die Hand. Bau deine Straße, aber wurde im Kopf groß noch 2-5. Ihr wird mir schnell bewusst, dass ich anders bin. Mein Nachbar lächelt, weil ich rappe andere Fan. Ist mir egal, ich bleibe dran und mach mein Ding. Connected zu der Street, verdiene am Bronson Kiss. Ich bin rebellisch, lande paar Mal vor Gericht. Erinnere mich, wie ich vor dem Richter sitz. Er kriegt aus mir nix raus, ich bin wasserdicht. Ein UFV-Beamter bringt mich in den Trakt. Zelle kalt, wenig Licht, ich hab verkackt. Es ist kein Flex zu sagen, ich war schon im Knast. Doch irgendetwas hat der Scheiß mit mir gemacht. Ich weiß noch Jugendpsychiatrie, ich find kein Schlaf. Mein Therapeut, mein Schreib ist auf, willst du nix sagen? Bin reflektiert, dennoch Fokus straight nach vorn. 6-3D und vergesse nie, woher ich komm. Der Blick nach vorn. Doch vergesse nie, woher ich komm. In 6-3 geboren. 1995, 8-2-5 ist die Jahr. Der Blick nach vorn. Doch vergesse nie, woher ich komm. In 6-3 geboren. 1995, 8-2-5 ist die Jahr.